Sie bekam grell geöffnete Augen, eine grässliche Miene, die nichts als Zorn und Wut aussprach, ballte die Hände und machte gegen mich drohende Bewegungen. Sie hielt dann wieder die offenen Hände mir dicht vor die Augen, als wollte sie mir rasch beide Augen ausreißen, uff. Ich blieb bei alledem fest und unbeweglich, betete in kurzen Worten, meist nach biblischen Stellen, und achtete keine Drohungen, die auch so erfolglos waren, dass sie niemals, auch wenn sie noch so drohend auf mich zufuhr, mich auch nur berührte. Am Ende ging alles damit vorüber, dass sie zu wiederholten Malen mit großer Gewalt die Arme auf das Bett niederschlug, wobei es das Ansehen hatte, als ob eine geistige Macht durch die Fingerspitzen ausströmte. Sie wollte noch nachher allerlei Gestalten vor sich sehen, die sich erst nach und nach verloren. So ging es noch etliche Male zu, mit Unterbrechungen von einem bis drei Tagen. Und am Ende ließ diese Art von Konvulsionen ganz nach. Schon wollte ich gute Hoffnungen fassen, als ich vernahm, man höre wieder ein Klöpfeln wie mit Fingern um die Gottlieben her. Und dann bekomme sie plötzlich einen Schlag auf die Brust und sinke zurück. Auch sehe sie dieselbe weibliche Gestalt, die sie in ihrem eigenen Logis gesehen hatte. Ihren Aussagen nach war das eine 2 Jahre vorher verstorbene Witwe, die auf ihrem Totenbette heftige Gewissensbisse bekommen, schwere Sünden mir bekannt und nur wenig Ruhe vor dem Tode gefunden hatte. Als ich mit meinen gewöhnlichen Begleitern hinkam, hörte ich wirklich bald die unheimlichen Töne. Sie selbst lag im Bett, war bei sich und fühlte keine Beschwerden. Plötzlich war's, als führe es in sie und ihr ganzer Leib geriet in Bewegung. Ich sprach sodann einige Worte als Gebet und erwähnte dabei des Namens Jesu. Sogleich rollte sie die Augen, schlug die Hände auseinander und eine Stimme ließ sich hören, die man augenblicklich für eine Fremde erkennen musste, nicht sowohl wegen des Klanges als wegen des Ausdrucks und der Haltung in der Rede. Es rief: »Den Namen kann ich nicht hören!« Alle schauderten zusammen. Ich hatte noch nie etwas der Art gehört und wandte mich in der Stille zu Gott. Er möge mir Weisheit und Vorsicht schenken und namentlich vor unzeitiger Neugier mich bewahren. Endlich wagte ich etliche Fragen mit dem bestimmten Vorsatz, mich nur auf das Notwendigste zu beschränken und auf meine Empfindung zu merken, wenn es etwas zu viel wäre. Zunächst mit Bezug auf jenes Weib, etwa so: »Hast du keine Ruhe im Grab?« »Nein.« »Warum nicht?« »Das ist meiner Taten Lohn.« »Hast du denn«, fuhr ich fort, nur still voraussetzend, dass es jene Person sei, »mir nicht alle Sünden gestanden?« »Nein, ich habe 2 Kinder gemordet und im Acker begraben.« »Weißt du denn jetzt keine Hilfe mehr? Kannst du nicht beten?« »Beten kann ich nicht.« »Kennst du denn Jesum nicht, der Sünden vergibt?« »Den Namen kann ich nicht hören.« »Bist du allein?« »Nein.« »Wer ist denn bei dir?« Die Stimme antwortete zögernd, zuletzt rasch herausfahrend: »Der Allerärgste.« So ging das Gespräch noch eine Weile fort, und die Redende klagte sich auch der Zauberei an, um deren Willen sie des Teufels gebundene sei. Schon 7 Mal, sagte sie, sei sie ausgefahren, jetzt gehe sie nicht mehr. Ich fragte sie, ob ich für sie beten dürfe, was sie erst nach einigem Bedenken gestattete, und gab ihr endlich zu verstehen, dass sie im Leibe der Gottliebe nicht bleiben könne und dürfe. Sie schien wehmütig zu flehen, dann wieder trotzig zu werden. Ich aber gebot ihr mit ernster Stimme auszufahren, jedoch nicht im Namen Jesu, was ich lange nicht wagte, worauf sich schnell die Szene änderte, indem die Gottlieben die Hände stark aufs Bett niederschlug womit die Besitzung vorüber zu sein schien. Etliche Tage später wiederholte sich die scheinbare Besitzung, wiewohl ich mich jetzt in kein Gespräch mehr einließ. Bald war es, als führen auf die bezeichnete Weise 3, dann 7, endlich 14 Dämonen aus, wobei jedes Mal das Gesicht der Person sich veränderte und eine neue, drohende Miene gegen mich annahm. Auch mancherlei Drohworte wurden gegen mich ausgesprochen, die ich nicht beachtete. Und die Anwesende, selbst der Schultheiß, bekamen manche Stöße und Faustschläge, die aber nie gegen mich gewagt wurden, indem die Dämonen ausdrücklich bemerkten, dass sie mir als dem Pfarrer nichts tun dürften, so gern sie wollten. Hier und da raufte sie sich die Haare, zerschlug sich die Brust, warf den Kopf an die Wand und suchte auf allerlei Weise, sich zu verletzen. Jedoch mit einfachen Worten konnte ich jeder Bewegung gebieten, bis sie zuletzt ruhig blieb, worauf auch dem Befehl des Ausfahrens Folge geleistet wurde. Indessen war es, als ob die Szenen sich immer schrecklicher machten und als ob mein Einwirken die Sache nur verschlimmerte. Was ich im Geist und Gemüt damals ausgestanden habe, lässt sich mit keinen Worten beschreiben. Mein Drang, der Sache ein Ende zu machen, wurde immer größer. Und obwohl ich jedes Mal befriedigt scheiden konnte, sofern ich fühlte, dass die dämonische Macht sich fügen müsse, und sofern die Person jedes Mal vollkommen recht war, so schien die finstere Macht sich doch immer wieder zu verstärken und mich zuletzt in ein großes Labyrinth verstricken zu wollen, mir und meiner amtlichen Wirksamkeit zum Schaden und Verderben. Alle Freunde rieten mir, zurückzutreten, aber ich musste mit Schrecken daran denken, was aus der Person werden könnte, wenn ich meine Hand von ihr abzöge, und wie sehr ich vor jedermann, wenn es übel ginge, als der Ursächer dastehen müsste. Ich fühlte mich in einem Netze, aus dem ich mich ohne Gefahr für mich und andere unmöglich durch bloßes Abtreten wieder herauswinden konnte. Zudem schämte ich mich vor mir selbst und meinem Heilande, zu dem ich so viel betete und dem ich so viel vertraute und der mir drunter hinein so viele Beweise seiner Hilfe gab, ich gestehe es offen, dem Teufel nachzugeben. Wer ist der Herr? Musste ich mich oft fragen, und im Vertrauen auf den, der Herr ist, hieß es in mir immer wieder: Vorwärts! Es muss zu einem guten Ziele führen, wenn es auch in die tiefste Tiefe hinuntergeht, es sei denn, dass es nicht wahr wäre, dass Jesus der Schlange den Kopf zertreten habe. Nach jenen 14 Dämonen steigerte sich die Zahl schnell zu 175, dann zu 425. Eine nähere Beschreibung von den einzelnen Auftritten kann ich nicht mehr geben, da alles zu schnell und zu mannigfaltig aufeinander folgte, als dass ich Einzelheiten sicher im Gedächtnis behalten konnte. Nach dem letzten dieser Kämpfe trat auf etliche Tage Ruhe ein. Doch drängten sich des Nachts viele Gestalten um das Bett der Person, nach ihrer Aussage, und auch ihre Wärterin wollte um jene Zeit etliche Gestalten erblickt haben. Auch geschah es, dass sie sich in einer Nacht und im Schlafe plötzlich von einer brennenden Hand am Hals gefasst fühlte, welche alsbald große Brandwunden zurückließ, bis die Wärterin, die im gleichen Zimmer schlief, das Licht anzündete, waren bereits gefüllte Blattern um den ganzen Hals her aufgefahren. Und der Arzt, der am folgenden Morgen kam, konnte sich nicht genug darüber verwundern. Der Hals wurde erst nach mehreren Wochen wieder heil. Auch sonst bekam sie bei Tag und bei Nacht Stöße an die Seite oder auf den Kopf oder fasste es sie an den Füßen, dass sie plötzlich entweder auf der Straße oder auf der Treppe oder wo es war niederstürzte, wovon sie Beulen und andere Schäden davon trug. Die schwerste Nacht hatte ich vor dem 25. Juli 1842. Ich kämpfte von abends 8 Uhr bis morgens 4 Uhr, ohne befriedigt fertig zu sein, wie sonst noch nie. Ich musste sie verlassen, weil ich eine Fahrt zum Kinderfest nach Korntal bestellt hatte. Als ich spätabends wieder zurückkam, hieß es, sie sei in völligem Delirium und nun als fast ganz wahnsinnig zu betrachten. Wer sie sah, jammerte. Sie zerschlug sich die Brust, raufte sich die Haare aus, krümmte sich wie ein Wurm und schien eine völlig verlorene Person zu sein. Ich besuchte sie erst am folgenden Tag morgens 8 Uhr, nachdem ich in der Reihe meiner täglichen Bibellektionen die merkwürdigen Worte im Buch Jesus Sirach nicht ohne Tränen und mit fast gebrochenem Herzen gelesen hatte. »Mein Kind, willst du Gottes Diener sein, so schicke dich zur Anfechtung. Halte fest und leide dich und wanke nicht, wenn man dich davonlocket. Halte dich an Gott und weiche nicht, auf dass du immer stärker werdest. Als, was dir widerfährt, das leide und sei geduldig in aller Trübsal. Denn gleich wie das Gold durchs Feuer, also werden die, so Gott gefallen, durchs Feuer der Trübsal bewehret. Vertraue Gott, so wird er dir aushelfen. Richte deine Wege und hoffe auf ihn. Die, so ihr den Herrn fürchtet, hoffet des Besten von ihm, so wird euch Gnade und Trost alle Zeit widerfahren. Die, so ihr den Herrn fürchtet, harret seiner Gnade und weichet nicht, auf dass ihr nicht zugrunde gehet. Mit diesen Worten gestärkt, kam ich zu Leidenden. Bis gegen 11 Uhr schien wieder alles gut zu stehen. Allein des Nachmittags musste ich wiederkehren. Und jetzt ging es fort bis abends 7 Uhr, jedoch so, dass auf einmal das Ausfahren der Dämonen durch den Mund anfing. Eine Viertelstunde lag sie wie tot da. Ich hatte alle Glaubenskraft zusammenzuraffen, bis sie wieder atmete, während ich von der Straße herauf die Leute einander zurufen hörte: »Jetzt ist sie gestorben!« Nach manchen heftigen Zuckungen des Oberleibs öffnete sie jetzt weit den Mund und es war, als spuckte sie einen Dämon um den anderen heraus. Es ging immer partienweise, je 14 oder je 28 oder je 12. Und so schien es bis in die Tausende zu gehen, ohne ein Wort von meiner Seite, auch ohne, dass ein Wort von den Dämonen gesprochen worden wäre, außer dass diese, wenn wieder eine neue Partie kam, zornige Blicke umherwarfen. Endlich hörte es auf, und jetzt schien eine bedeutende Epoche gekommen zu sein. Mehrere Wochen kam so gut als nichts vor, und Gottlieben konnte wandeln, wo sie hin wollte. Ich freute mich in dieser Zeit, aber nie geahnt hätte ich, was nun weiter erfolgte. Nach einiger Ruhezeit kam die Kranke blass und entstellt zu mir, mir etwas zu klagen, was sie bisher aus Schüchternheit vor mir zurückgehalten habe, nun aber nicht länger verschweigen konnte. Sie zögerte noch eine Weile, und ich wurde ängstlich gespannt, bis sie endlich anfing zu erzählen, dass sie schon vor 2 Jahren jeden Mittwoch und Freitag von geisterähnlichen Gestalten bis zu schmerzlichen und starken Blutungen gequält worden sei. Gewöhnlich hätte die Plage 3 Stunden lang fortgedauert und sie habe unerhörte Schmerzen dabei ausgestanden. Dem Arzt habe sie von den Blutungen gesagt und der habe allerlei ärztliche Mittel angewendet, ohne etwas zur Heilung zustande bringen zu können. Diese Plage habe mit dem Tage aufgehört, da ich zum ersten Male mich ernstlich ihrer angenommen hätte. Aber seit den letzten Kampftagen habe sie wieder angefangen. An den genannten Tagen müsse sie sich immer mit Schrecken zu Bett legen, und wenn die Plage an sie komme, könne sie nur noch ächzen, außerstand, sich auch nur im geringsten zu bewegen. Wenn diese Plage nicht aufhöre, so müsse es ihr Tod sein. Es war auch deutlich zu sehen, dass sie damals mit jedem Tage abgezehrter wurde. Diese Sache erschreckte mich natürlich sehr, denn dergleichen hatte ich noch nichts gehört, als höchstens in Vampirmärchen, die je und je von fantasiereichen Dichtern auf eine schauerlich abenteuerliche Weise erzählt worden sind. Später hörte ich freilich auch von allerlei Sagen, die unter dem Volke im Gange sind, wie namentlich, dass bisweilen Kinder solchen Plagen ausgesetzt seien, die man den sogenannten bösen Leuten, das heißt Hexen, zuschreibt. Vor der Hand brauchte ich ordentlich Zeit dazu, mich zu sammeln und zu der traurigen Überzeugung zu kommen, dass die Finsternis so viel Macht über die Menschen solle bekommen haben,